am Kilimandscharo. Ein Kriminalstück ohne Kriminalfall. Von Alfred Marquardt. Regie Patrick Blank. Tee, Sir. Danke. Mit Milch. Gerne, Sir. So recht, Sir. Mhm. Ich wundere mich immer, wie ihr alten Kolonialisten mit den Leuten hier zurande kommt. Wir in Amerika haben erheblich mehr Probleme mit ihnen. Tee, Sir? Danke, nein. Ich kann nicht viel mit diesem labbrigen Zeug anfangen. Ich habe nie verstehen können, wieso ihr Briten so daran hängt. Tradition. Naja, mir ein Whisky. Sehr wohl, Sir. Krieg ich auch einen, Fuzzi? Wenn es sein muss. Und wie es sein muss. Wenn du so weiter säufst, kannst du deine Karriere gleich an den Nagel hängen. Meine Karriere? Als ob es jemals jemandem geschadet hätte, wenn er hier und da mal ein Gläschen... Ein Gläschen schon, aber kein Fläschchen. Aber Gardner säuft auch wie ein Loch. Hast du gehört, Fuzzi? Wie ein Loch. Trotzdem hat sie die Rolle in Mogambo gekriegt und nicht du. Ja, weil John Ford ein alter Hurenbock ist. Naja. Und wer wollte außerdem neben diesem ausgemergelten, blassen Wesen spielen? Grace Kelly. Außergewöhnlich schöne Frau. Mhm. Was hat die denn schon zu bieten, Putzi? Hm? Sag's mir. Sie säuft nicht. Worauf es ankommt, Putzi. Titten und ein Arsch. Hm? Das ist es. Das müsstest du doch wissen. Hast doch dein Geld gemacht mit Titten und mit Ersch. Na, na, na. Ach, Gladys. Noch ein Whisky, Madam? Ich bitte doch darum. Gerne, Madam. Ausgezeichnetes Benehmen, das. Wissen Sie, ich habe immer gesagt, sind auch Menschen, diese Bimbos. Ja. Man muss sie nur richtig behandeln. Habe viel mit ihnen zu tun gehabt auf den Philippinen. Waren tapfere Kerle. Im Vergleich zu euch Amis oder den Aussies. Ohne sie hätten wir die Jerrys und die Japsen nicht klein gekriegt. Garantiere Ihnen das. Weiß, wovon ich rede. Haben Sie eine Ahnung, wie lange das noch dauern wird? Nein, Sir. Tut mir leid, Sir. Ach, verdammt. Lassen Sie mich alleine gehen. Ich kann alleine gehen. Hierhin, bitte. Ich weiß Ihre Freundlichkeit zu schätzen. Hey, was geht hier vor? Wann dürfen wir uns wieder frei bewegen? Man wird Sie informieren. Ja, aber... Es tut mir leid, ich bin nicht befugt. Bin nicht befugt? Das kenne ich. Das habe ich schon oft gehört in meinem Leben. Zu oft, wenn es jemand genau wissen will. Ich glaube nicht, Putzi, dass jemand das genau wissen will. Mag schon sein. Sie wissen nichts? Sollten wir? Nun, Colonel, wenn selbst Sie nicht... Die Kirche habe ich in meinem langen Leben gelernt, ohne ihr übrigens jemals angehört zu haben. Die Kirche weiß immer mehr als wir armen Sterblichen. Stimmt? Das halte ich für übertrieben. Tee, Sir? Danke, gerne. Nur mit Zucker. Sehr wohl, Sir. Erzählen Sie mal, was ist los? Was hat man mit uns vor? Sie wissen, dass Schüsse gefallen sind? Na bitte, hab doch gleich gesagt, das ist Gewehrfeuer. Ich kenne doch solche Geräusche. Aber hier? Das Männerhaus ist gestürmt worden. Das Männerhaus? Ja, Sie sagen, das Hotel sei ein Symbol für europäische Kolonialherrschaft. Blödsinn. Die Gäste... Wir wissen nicht, was mit ihnen passiert ist. Man hat sie in ihren Zimmern eingeschlossen. Gefangen. Man hält sie fest. Ermordet sie vielleicht gar gerade. Ihr geistliches Gewand hat sie geschützt? Vielleicht, ja. Dann hat es wenigstens einen Vorteil. Es schützt nicht nur, es lenkt auch allzu oft Aufmerksamkeit auf seine Träger. Umso schöner für Sie, dass dem hier nicht so war, wie? Sie glauben doch nicht... Dass Sie nicht bereit seien, für Ihren Glauben zu sterben. Ich bitte Sie, das erwarte ich geradezu von Ihnen. Ist es nicht das edelste Ziel des Missionärs, im Kochtopf zu enden? Sie sind geschmacklos. Typisch. Jüdisch? Typisch Hollywood, wollte ich sagen. Außerdem bin ich kein Missionar, sondern vertrete hier den Heiligen Stuhl. Es hat mich schon immer interessiert, wie gerne Sie das tun, den Heiligen Stuhl zu vertreten. Mit aller meiner Kraft. Zweifeln Sie daran? Ich zweifle an Ihrer Zuneigung für Johannes. Ich zweifle nicht daran, dass Pacelli selig Ihnen wohl mehr zugesagt hat, ne? Er ist vom Konklave gewählt. Ich habe ihm zu dienen. Brav geantwortet. Kann ich noch einen Whisky haben, Putzi? Bediene dich, Gladys, bediene dich. Muss ich selbst einschenken? Scheint so. Oder siehst du jemand, der das für dich tun könnte? Ich darf doch, gnädige Frau. Siehst du, Putzi? Danke. Danke sehr. Haben Sie denn eine Ahnung, was hier vor sich geht? Ich meine, Putsch oder Revolution oder was? Ich bin völlig hilflos. Wo sind die anderen? Kein blassen Schimmer. Sie haben uns heute früh verlassen, um auf die Jagd zu gehen. Sie sind noch nicht zurückgekehrt. Der Herr sei Ihnen gnädig. Nehme an, man hat Sie auch geschnappt. Tee, Sir. Oh, sind ja wieder da. Ja, Sir. Mit Milch, Sir. Danke. Sage immer, geht nichts über einen Bimbo als Diener. Auch die gute alte Memsahib ist begeistert. Habe mir zwei aus Indien mitgebracht. Hervorragend. Danke, Sir. Was soll das? Ich verlange, den Konsul zu sprechen. Unerhört. Sie werden vom Ministerpräsidenten hören. Sie wissen wohl nicht, dass mein Mann, der Botschafter... Ich bitte um Vergebung, selbst Madame. Selbst Castros Banden haben sich das nicht getraut. Bitte hier entlang. Sie sind immerhin Kommunisten. Ja, und ich habe Androschin hinter mir. Selbst die Khmer Rouge hat ein wenig mehr Zartgefühl. Hat keinen Sinn, mit den Kerlen so zu reden. Da muss der Konsul ran, sonst passiert nichts. Sie werden sich nicht mehr lange zu gedulden haben. Kann ich einen Whisky haben? Aber klar doch. Solange es der Stimme nicht schadet. Gladys, du... Sie auch hier? Wo es heiß hergeht, da bin ich doch immer zu finden, nicht wahr? Prost. Prost. Das ist unerhört. Haben Sie eine Ahnung, was das alles soll? Nicht die geringste. Tee? Ach, ihr Briten, Tee. Fehlt nur noch, dass Sie alter Junge zu mir sagen. Ich habe noch nie einen Briten kennengelernt, der alter Junge zu jemandem sagte. Na, nun machen Sie aber einen Punkt. Ihr zieht doch ständig euren Smoking auch im Urwald an, trinkt euren Sherry und euren Port und sagt, alter Junge. Das kann man doch nachlesen. Zum Sherry tragen wir den Smoking. Aber nur deshalb, damit die Memsahib sich nicht am Rauchgeruch im Dinnerjacket zu stören hat. Snob. Stimmt. Snob heißt Sine Nobilitate. Und ich verfüge über keinen Adelstitel. Idiot. Sie hingegen, Sir, verfügen über keinen Adel. Das sagen Sie nicht nochmal. Wenn es sein muss, Papa. Und diesen Namen nennen Sie auch nicht nochmal. Nun kommt schon und hört auf zu streiten. Trink doch lieber einen Schluck. Darf ich einschenken, Ladies and Gentlemen? Den ganzen Scheißtag auf dieser Scheißjagd, ohne was zu treffen. Und dann packen einen diese Kaffer, dann schleppen einen hierher, ohne zu sagen, was los ist. Mir scheint, niemand weiß es so genau. Gottes Ratschlüsse sind unerforschlich, wie man so schön sagt. Ich fürchte, das trifft auch für manche Ratschlüsse der Regierung dieser Halbwilden zu. Ach, wenn ich denke, ich könnte jetzt in Beirut ruhig am Strand sitzen. Ach, warum habe ich mich bloß dazu überreden lassen, hierher zu kommen? Sie erinnern sich. Das Leben einer Botschaftergattin im langweiligen Beirut erschien Ihnen nicht nach Ihrem Geschmack. Ich bin auch nicht vor Castros Killern aus Havanna abgehauen, um hier in die Hände anderer Wilder zu fallen. In Las Vegas wäre es jetzt auch ruhiger. Aber niemand hat mich ja gezwungen, dieses Engagement im Mena-Haus anzunehmen. Ich wollte halt auch nur mal nach Afrika. Afrika, Afrika! Erst kein Löwen, nun das! Hat er lange nichts mehr geschossen? Fast so lange, wie er nichts mehr geschrieben hat. Wir gehören nicht nach Afrika, was? Ich hätte nie zu träumen gewagt. Was? Dass ich in eine solche Situation komme. Da gehört Mut dazu, das durchzustehen, was? Mut, mein Kleiner. Mut. Ich hoffe nicht. Ich garantiere es Ihnen. Können Sie versuchen, Ihren Mann zu erreichen? Er ist in Damaskus. Botschafter treffen. Ich glaube kaum, dass ich ihn ans Telefon kriege. Zu schade. Ich fürchte, ich kann jede Hilfe brauchen. Ach. Nun, man hat hier beste Beziehungen zu Castro. Sie verstehen? Mhm. Der Herr möchte gerne die Revolution exportieren, überall hin. Auch hierher. Ich drücke Ihnen die Daumen. Das wird nicht viel nutzen. Ich glaube, die sind hinter mir her. Überschätzen Sie sich da nicht ein wenig? Nun, wissen Sie, Informationen sind nicht alles, was ich aus Kuba mit herausgenommen habe. Zürich? Genf. Mein Deutsch ist nicht besonders gut. Ja, und hier? Was soll das mit uns hier zu tun haben? Nun, gewisse Dinge sind überall interessant, nicht wahr? Was ist denn jetzt wieder los? Meine Damen, meine Herren, endlich jemand mit ein paar Litzen am Erbe. Können wir von Ihnen jetzt wenigstens erfahren, was hier vor sich geht? Ich fürchte, ich bin genauso hilflos wie Sie. Das ist doch die Höhe. Eine Unverschämtheit. Was nehmt ihr euch eigentlich heraus, ihr Elenden? Bitte, Gladys, mach alles nicht nur noch schlimmer. Ach, fick dich doch selber. Wenn Sie bereit sind zu kooperieren, kann das alles für Sie schnell vorüber sein. Na, hoffentlich. Kooperieren? In welcher Form? Lassen Sie sich doch nicht darauf ein, Mann. Still. Was haben Sie zu sagen? Wenn Sie nicht bereit sind zu kooperieren, werden wir Sie dazu zwingen müssen. Nein. Ich garantiere Ihnen, wir bekommen, was wir wollen. Nur wird das für Sie alles wesentlich länger dauern und unangenehmer werden. Das nenne ich Erpressung. Das erscheint mir noch freundlich formuliert. Ich denke, man ist sich nicht ganz im Klaren darüber, was es heißt, Leute wie uns, wie mich, gegen ihren Willen festzuhalten. Man wird in Rom nicht froh darüber sein. Und auch der Bischof hierzulande. Was erwarten Sie von einem Vertreter dieses Regimes? Wir gestatten uns, das eine Regierung und kein Regime zu nennen, mein Herr. Nun? Ich verlange nachdrücklich und noch einmal meinen Konsul zu sprechen. Das ist Freiheitsberaubung. Wissen Sie denn nicht, wen Sie vor sich haben? Ich denke schon. Allein, was ich mit meinen Büchern für dieses Land getan habe. Wir sind Ihnen dafür auch dankbar, Sir. Das heißt, die meisten von uns. Oder einige. Sie wissen, dass das Ihrer Regierung international nicht gerade hoch angerechnet werden wird, wenn Sie einen Nobelpreisträger einsperren. Es liegt nicht in unserer Absicht, Sie einzusperren. Lass uns doch gehen. Wir möchten ein paar Fragen an Sie richten. Nicht mehr. Warum an mich? An Sie alle. Ja, und warum an uns alle? Das darf ich Ihnen nicht sagen. Sie sind nicht befugt? Nein. Das hat sich nicht viel geändert. Alles muss sich ändern, damit alles bleibt, wie es ist. Klingt geradezu literarisch. Es stammt aus einem Buch, Der Leopard, von einem Italiener. Ich habe es gerade gelesen. Ach nein. Ach doch. Es gehörte zu meiner Ausbildung. Ich habe in Oxford Literatur studiert. Um hier unter die Soldaten zu gehen? Für Literaturstudenten mit meinem Aussehen gab es nicht viele andere Möglichkeiten. Das sollten Sie wissen. Sie haben selber darüber geschrieben. Also, werden Sie kooperieren oder nicht? Ich fürchte, es wird uns nicht viel anderes übrig bleiben. Man wird uns nicht fressen, hoffe ich. Mein Volk ist schon lange kein Menschenfleisch mehr. Wie erfreulich zu hören. Darf ich Sie daran erinnern, dass das Ihrige vor noch nicht allzu langer Zeit Lampenschirme aus Menschenhaut gefertigt hat? Das ist nicht mein Volk! Nicht mehr mein Volk! Schön, wenn man sich so einfach lossagen kann. Im speziellen Fall, ja. Nun, meine Damen und Herren, wie haben Sie sich entschieden? Ach, wir haben uns entschieden. Kommen Sie aus freien Stücken oder müssen wir ein wenig nachhelfen? Ich schlage vor, bringen wir es hinter uns. Ganz meine Meinung. aber nie viel davon gehalten, unangenehme Dinge hinauszuschieben. Mir ist es piepschnurz scheißegal. Gib mir noch einen Whisky, Putzi. Ich weiche der Gewalt, aber das wird Folgen haben. Sie können sich ja beim Penn beschweren. Blödsinn. Es freut mich, dass Sie so vernünftig sind. Sonst kein Widerspruch? Nun, Sir, da Sie so bereitwillig auf meine Aufforderung eingegangen sind. Nur zu, mein Freund, nur zu. Folgen Sie mir bitte. Wohin? Zu meinem Wagen. Tee? Nein, danke. Sie haben nichts dagegen, wenn ich... Gut. Seit meinen Jahren in England komme ich von diesem Getränk nicht mehr los. Sie wollen Smalltalk machen? Stört Sie das? Beantworten Sie jede Frage mit einer Gegenfrage? Sollte ich das nicht? Ich sehe, Sie kennen diesen jüdischen Witz. Warum auch nicht? Sind Sie nun bereit, mir zu sagen, was das alles hier soll? Sie wissen, dass ich das nicht kann. Ich kann und darf Ihnen nur Folgendes mitteilen. Die Regierung wird von nun an eine etwas andere Politik verfolgen. Und im Zusammenhang mit dieser Änderung sind einige Fragen und Probleme aufgetreten. Und was habe ich damit zu tun? Das unter anderem wird Gegenstand unseres Gesprächs sein. Kennen Sie diesen Mann? Zeigen Sie her. Das Foto ist nicht besonders. Wir haben kein besseres. Ich bin mir nicht sicher. Wissen Sie, für mich, für uns ist das schwer. Wir Neger sehen alle irgendwie gleich aus, was? Na ja. Sidney Poitier und Harry Belafonte können Sie von Louis Armstrong unterscheiden, aber sonst... Da ist was dran, ja. Es fällt einem jüdischen Liberalen wie Ihnen schwer, so etwas zuzugeben. Selbstverständlich. Trösten Sie sich, uns geht es nicht viel anders. Für die meisten von uns sehen alle Weißen gleich aus. Auch für einen englisch erzogenen, schwarzen Gentleman? Gut gegeben. Sir. Was ist? Wir haben bestellt, sind inzwischen eingenommen. Wir sind heute im Vormittag. Ich kann nichts passieren. Gut. Danke. Nun, was ich eben erfahren habe, wird Ihre Situation nicht unwesentlich verändern. Darf ich erfahren? Später. Was suchen Sie hier in Afrika? Ich bin hinter den Rechten eines Romans, Sir. Um ihn zu verfilmen. Die Löwengeschichte. Sie kennen das Buch? Natürlich. Ein Mann auf Löwenjagd. Das Tier als Symbol, als Sinnbild für die Vergeblichkeit des menschlichen Lebens. Nur die Jagd ist wichtig, nicht der Jagderfolg. Unser Autor weiß, wovon er schreibt. Ja? Er jagt viel. Er schießt wenig. Trifft noch weniger. Ein Sinnbild doch das. Natürlich ist der Jäger ein Weißer. Ich habe in der New York Times Book Review gelesen, dass Afrika auf eine sehr innerliche Weise geschildert wird, sehr realistisch, sehr, wenn ich das sagen darf, unkolonialistisch. Zu einem Amerikaner dürfen Sie das sagen. Ist Ihnen eigentlich schon mal aufgefallen, dass Sie eine sehr starke Neigung haben, in Sortisen zu sprechen? Vor allem, wenn es gilt, über andere zu reden. Oh. Unkolonialistisch, das heißt doch wohl, dass die Ureinwohner dieses Kontinents nicht als Affen oder abergläubische Idioten dargestellt werden, die Speere schüttelnd durch den Urwald hopsen. Das haben Sie hübsch gesagt. Nicht wahr? Und Sie möchten diesen unkolonialistischen Roman sicherlich mit amerikanischen Schauspielern in den Kulissen von Hollywood verfilmen. Viel zu teuer geworden. Die Gewerkschaften. Ich weiß nicht, ob Sie das kennen. Also Italien. Wir dachten daran, es an den Locations zu machen. Also hier. Originalschauplätze. Originalschauspieler. Da hatten wir eher an Amerikaner gedacht. Sie wissen, wir haben auch Schwarze im Land. Ach ja? Afrikanische Amerikaner. So werden sie sich wohl so schnell nicht nennen. Die Schauplätze dürfen wir also stellen, die Menschen nicht. Man könnte es auch freundlicher formulieren. Ein amerikanisches Filmteam arbeitet 2-3 Monate in einem nicht allzu reichen Land. Jedenfalls nicht allzu reich, was Finanzen betrifft. Wir lassen ganz schön Geld hier. Und machen ganz schön Geld. Man nennt das freie Marktwirtschaft, wissen Sie? Das ist mir bekannt. Und wann haben Sie diesen Mann hier getroffen? Den vom Foto? Ja. Lassen Sie mich überlegen. Das muss, das war, als ich im Kultusministerium war. Ihr Minister spricht übrigens ein ausgezeichnetes Französisch. Ja, da habe ich ihn getroffen. Im Ossovie, dem kleinen madagaskischen Lokal, neben dem britischen Offizierskasino. Ich kenne die Lokalitäten. Was für einen Eindruck hat er auf Sie gemacht? Nun, keinen besonderen. Was wollten Sie von ihm? Ich? Nichts. Nein, absolut nichts. Wir trafen uns nur so. Was wollte er von Ihnen? Von mir? Nichts, wirklich. Ich sagte doch, wir trafen uns nur so. Ganz einfach, nur so. Im Ossovie, neben dem britischen Offizierscasino. Interessant, wirklich. Fragen Sie ihn doch selber, wenn Sie mir nicht glauben. Das geht nicht. Er ist tot. Oh. Bedauerlich. Und, was haben Sie damit zu tun? Ja. Was habe ich damit zu tun? Wollen Sie das wirklich wissen? Müssen Sie das wirklich wissen? Na ja. Warum wollen Sie Ihre farbigen Schauspieler aus Amerika mitbringen? Wir haben auch Schauspieler in unserem Land. Übrigens sogar gute. Das glaube ich Ihnen gern. Es hat einen nun gewerkschaftlichen Grund. Wir müssen unsere Farbigen auch beschäftigen. Und wenn, dann in Filmen, die in Afrika spielen. Verstehen Sie? Nein. Nein. In unseren normalen Filmen, nicht? Da können Sie nicht vorkommen. Ich weiß nicht, ob Ihnen das schon mal aufgefallen ist, dass in unseren Filmen keine Schwarzen auftauchen. Als ich nach New York kam, war ich überrascht, wie viele Farbige es dort gibt. Ich kannte die Stadt nur aus dem Kino. Sehen Sie? Und da Sie auch gewerkschaftlich organisiert sind, müssen wir schauen, was wir für die tun können. Und nur in Römerfilmen als Gladiatoren, das ist ein bisschen wenig, nicht? Also drehen wir hin und wieder mal in Afrika. König Salomons Diamanten und so. Wie demokratisch. Was kann man machen? Man muss leben. Ja. Das war's. Vielen Dank. Sie haben mir sehr geholfen. Aber ich verstehe nicht. Sie haben mir nicht gesagt, was ich mit dem Ermordeten... Mit welchem Ermordeten? Na, den, dessen Bild Sie mir gezeigt haben. Ich sagte nicht, dass er ermordet worden wäre. Ach, ich dachte nur... Sagten Sie nicht? Nein. Würden Sie die Güte haben, Ihren Autor zu mir zu bitten? Gerne. Ja. Natürlich. Guten Tag. Vielen Dank, dass Sie sich doch bereit erklärt haben, meinen Vorschlag anzunehmen. Es war wohl eher ein Vorschlag von der Art, die man nicht ablehnen kann. Ich verstehe. Ein Vorschlag, den man nicht ablehnen kann. Das hat etwas mit dem organisierten Verbrechen in Ihrem Land zu tun, nicht? Ja. Sie sind hier, um zu jagen? Ja. Nicht, um zu schreiben? Nein. Komisch. Ich dachte immer, ein Schriftsteller schreibt. Komiker werfen auch nicht ständig mit Torten. Da haben Sie auch wieder recht. Geht es Ihnen gut? Versuchen Sie sich auch als Arzt, oder was soll das? Bringen das hinter uns, ja? Oder soll das ein neuer Verhörtrick sein? Der gute Bulle. Aber wo ist der Böse? Ich dachte nur, Sie sehen nicht gesund aus. Meine Gesundheit, lassen Sie bitte meine Sorge Natürlich. Sein. Wie heißen Sie eigentlich? Tut das was zur Sache? Ich mag es immer lieber, wenn ich weiß, mit wem ich zu tun habe. Wie nennt man Sie dort, wo Sie arbeiten? Normalerweise sagt man dort Sir zu mir. Sie kennen unser Land. Wie meine Westentasche. Es ist gewissermaßen meine zweite Heimat. Sie waren oft hier. Fast jedes Jahr ein paar Wochen. Einmal ein Vierteljahr. Was gefällt Ihnen so hier? Nette Menschen. Freundliche Menschen. Schöne Landschaften. Man kann nirgendwo so jagen wie hier. Da wissen Sie, wovon Sie reden. Ja. Was für Menschen haben Sie hier kennengelernt? Viele. Träger, Hotelboys, Kellner, freundliche, nette Taxifahrer, Kofferträger? Sie wollen mich missverstehen. Sie wissen gut genug, dass ich auch in Dörfern war. Häuptlinge kenne. Pittoresk, was? Kennen Sie auch Intellektuelle aus unserem Volk? Den hier zum Beispiel. Ein schlechtes Foto. Das hörte ich eben schon einmal. Also, kennen Sie ihn? Ich weiß nicht so recht. Weil alle Schwarzen für Sie gleich aussehen. Ein Blödsinn, das ist ein dummes Vorurteil. Natürlich kann ich Schwarze so gut unterscheiden wie Weiße. Nein, bin mir nur nicht sicher. Kann sein, dass ich mit ihm jagen war. Haben Sie was geschossen? Ich denke schon. Sie schießen nicht immer was? Nein. Nicht immer. Aha. Ja, was hat das zu bedeuten? Mit diesem Foto? Diesem Mann? Er ist tot. Tot? Tot. Ja, ist er... Hat man ihn umgebracht? Warum fragen Sie das? Gibt es sonst einen Grund, uns hier zu verhören? Wüssten Sie sonst einen? Sie waren also mit ihm auf Jagd? Ich glaube, ja. Er könnte es gewesen sein. Sie kannten ihn gut? Ich habe sogar seinen Namen vergessen. Wirklich? Ja, wirklich, verdammt. Kommen Sie eigentlich noch gerne hierher? Warum fragen Sie? Und früher, als hier noch die Engländer regierten, war es da für Sie nicht schöner, einfacher, leichter? Um Politik habe ich mich nie gekümmert. Wirklich? Na ja, damals Spanien, das war etwas anderes, aber heute. Wir schreiben nicht mehr 1936, nicht? Es ist schwieriger geworden zu wissen, wo Gut und Böse liegen, richtig und falsch, Recht und Unrecht. Deshalb kümmere ich mich nicht mehr darum, ich jage. Und da ist es mir ehrlich gesagt gleichgültig, wer wann wo regiert, ob Engländer oder Eingeborene. Eingeborene? Ja, Leute, die hier geboren sind. So wie Sie ein amerikanischer Eingeborener sind. So habe ich mich eigentlich nie gefühlt. Aber Sie haben recht, ja. Wir fühlen uns eigentlich auch nicht so. Gut. Haben Sie sich jemals gefragt, ob Sie hier willkommener Gast sind? Ich liebe dieses Land. Aber verstehen Sie es auch? Das ist dasselbe. Meinen Sie? Ich denke. Ich habe das Land populär gemacht. Viele Fremde hier, bald werden noch mehr kommen. Sie werden am Tourismus viel Geld verdienen. Möchten wir das? Wollen Sie kein Geld machen? Das haben wir von Ihnen gelernt, ja. Ich fürchte schon. Was wollte der Mann auf dem Bild von Ihnen? Nichts. Ach ja? Hatten Sie den Eindruck, dass er ein kenntnisreicher Jäger war? Nein. Warum sind Sie immer so einsilbig? Ich habe andere Sorgen. Welche? Das geht Sie nichts an, denke ich. Meinen Sie? Hat es Sie nicht gewundert, dass er sich Ihrer Gruppe angeschlossen hat? Nein. Dies ist ein freies Land. Verwechseln Sie es nicht? Sie sind ein Freund des Landes, lieben es, sagen Sie, lieben es so, dass Sie Ihre heimatlichen Gebräuche in die Steppe tragen. Tee. Das ist britisch. Whisky. Schottisch. Sie leben in Luxuszelten. Ich zahle dafür. Ich zahle viel dafür. Und über diesen Mann haben Sie uns nichts zu sagen? Nein. Haben Sie ihn früher schon einmal getroffen? In Spanien? Kuba? Nein, ich glaube nicht. Danke. Ich darf mich herzlichst bedanken. Sie haben mir viel geholfen. Das war alles? Das war alles. Danke. Und? Was wird hier gespielt? Ich darf doch. Oh, tun Sie sich keinen Zwang an. Sie mögen Whisky. Lebenselixier, vor allem hier. Meine Leber ist völlig immunisiert. 10 Jahre Whisky. Da kommt kein Virus und keine Bakterie ran. Das garantiere ich Ihnen. Ich habe Sie sicher schon mal im Kino gesehen. Wann kann das gewesen sein? Ach, ihr habt Kino hier im Busch. Früh am Morgen machen sich die Häuptlinge und ihre Haupt- und Nebenfrauen auf, um in den großen Städten der Weißen die beweglichen Bilder zu sehen. Ja. Sie machen sich lustig über mich, ja? Was haben Sie hier zu suchen? Ich amüsiere mich. Ist das verboten? Nein. Ist es amüsant hier? Och, ich hätte es mir amüsanter vorstellen können, ja. In welcher Hinsicht? Ja, sozial, würde ich sagen. Ja, sozial. Sie verstehen? Die uralte Geschichte von Männlein und Weiblein. Das ewige Spiel der Verführung, ja? Wollen Sie auch einen? Und Sie dachten, hier in der Steppe wäre das dasselbe Spiel wie in New York? L.A., mein Lieber. L.A. Also wie in Los Angeles. Ja, warum nicht? Würden Sie sich mit einem Farbigen sehen lassen? Wenn er sich sehen lassen kann? Hey, das ist gut. Ich kann mich mit ihm sehen lassen, wenn er sich sehen lassen kann. Das muss ich mir merken. Mhm. In Putzis Filmen gab es leider nie so schöne Dialoge. Würden Sie sich mit dem hier sehen lassen? Hey, er sieht gut aus. Wer ist denn das? Sie erkennen ihn nicht? Naja, also irgendwie kommt er mir ja bekannt vor. Ja, aber ich weiß nicht, wo ich ihn hintun soll. Das war auch gut, was? Wenn Sie sich mit ihm in Los Angeles in einem Restaurant sehen lassen würden, was würde passieren? In den Restaurants, in denen ich verkehre, ja, da ließe man ihn gar nicht erst rein, klar? Ich meine, Tony Curtis wollte mal mit Sid Poitier einen saufen. Das war ganz schön schwierig, bis die ein Lokal fanden, wo man die beiden auf einmal reingelassen hat. Ach. Finden Sie das richtig? Gut, ja. Eigentlich nein. Würden Sie es ändern? Aber das war doch schon immer so, oder? Und hauptsächlich geht das ja auch Kennedy an, finden Sie nicht? Nein. Ach. Also, Sie gefallen mir. Sie sind so... so ehrlich. Es freut mich, dass ich Ihnen zusage. Kommt es Ihnen nicht komisch vor, in einem Land zu leben, das einen Teil seiner Mitbürger ausschließt, nur weil dieser Teil eine andere Hautfarbe hat? Da habe ich mir noch nie Gedanken drüber gemacht. So ist das eben. Amerika ist ein weißes Land. Ein Drittel seiner Bürger ist farbig. Aber die Schwarzen können das Land doch nicht regieren. Wieso? Na ja, das haben die doch noch nie gemacht. Auf diesem Kontinent, auf dessen Boden Sie sich befinden, der übrigens auch aller Wahrscheinlichkeit nach jener Kontinent ist, von dem aus die menschliche Entwicklung begann. Da merkt man aber nichts mehr davon. Gibt es inzwischen eine Menge Schwarzer, die regieren, sich selber regieren und andere auch? Wirklich? Ich empfehle Ihnen die Lektüre der Mitgliedsliste der Vereinten Nationen. Interessant. Nicht wahr? Mich interessiert aber, ob dieser Mann hier sich jemals an Sie herangemacht hat. Wahrscheinlich. Irgendwann machen sich alle Männer, die ich kenne, an mich heran. Sie geben also damit zu, dass Sie ihn kennen? Nein. Hey, das ist so ein Trick, was denn ihr Bullen da anwendet. Sie wollen mich reinlegen, oder? Sie würden mich durchschauen, nicht wahr? Das kann schon sein. Sir, ein Anruf, Sir. Ah, danke. Sie verzeihen. Bitte warten Sie auf mich, ich komme gleich wieder. Sie gestatten? Kann ich's hindern? Auch ein? Nein, danke. Wo ist unser kleiner Gestapo-Mann? Woher wollen Sie wissen, was Gestapo ist? Wissen Sie es denn? Putzi hat es mir erzählt. Das ist eine grässliche Geschichte. Putzi hat so viel mitgemacht. Es wird Zeit, dass er auf die Butterseite fällt. Tun Sie nicht alles dafür? Sie machen sich über mich lustig, hm? Ach, kann sein. Wo ist er? Ich habe keine Ahnung. Das wundert mich nicht. Suchen Sie Streit? Wie kommen Sie darauf? Oh, ich dachte nur. Weil Sie so hoch über mir stehen. Weil Sie sie nicht bezahlen lassen müssen. Unsinn. Weil Sie schon gekauft worden sind. Andere müssen das immer wieder neu tun. Sie können mich nicht provozieren. Das ist auch nicht meine Absicht, Gnädigste. Wir sollten uns nicht streiten, Gladys. Weiß Gott, was noch auf uns zukommt. Haben Sie eine Zigarette für mich? Hier. Danke. Nervös? Ja. Und warum? Sind Sie es nicht? Doch. Was wollen die von uns? Ich weiß nicht. Was hat er Sie gefragt? Lauter dummes Zeug. Und er hat mir ein Foto gezeigt. Das hier. Geben Sie her. Sie kennen den Kerl? Nein. Sie? Ich glaube. Ich weiß es aber nicht so genau. Ich fühle mich wieder wie in Andochin, als wir dort raus mussten. Wieso sprechen Sie den Namen immer noch französisch aus? Gibt es eine andere Aussprache? Es gibt Ländernamen, neue Ländernamen. Für mich bleibt es Indochine. Es wird immer Indochine bleiben. Wie schön für Sie. Sie kennen diesen Mann also auch? Ich? Nein. Natürlich nicht. Wie kommen Sie darauf? Ihr Blick. Was ist daran komisch, dass ich ihn nicht kenne? Ich weiß es nicht. Wie geht es Ihrem Mann? Ich habe lange nicht mit ihm gesprochen. Gattin eines Botschafters. Ein aufreibender Beruf. Es geht. Fremde Länder sehen. Fremde Kulturen kennenlernen. Das beschränkt sich auf Partys. Auf Whisky oder Cognac, auf Wein oder schales Bier. Haben Sie diesen Mann auf einer solchen Party kennengelernt? Ich sagte doch... Pardon, ich vergaß. Gefällt es Ihnen bei uns? Es ist wie überall. Die Welt ist ein Dorf. Für mich, ja. Man kann nur in Paris leben. Ach. Die Musik wird in Paris gemacht. Ausschließlich. Obwohl Frankreich nicht mehr das ist, was es war. Paris wird bleiben, was es ist. Der Mittelpunkt der westlichen Welt. Und sollte es sich ändern, so habe ich beschlossen, keine Notiz davon zu nehmen. Wie weise. Und... war es das? Haben wir schon richtig angefangen? Ich denke schon. Ich bin müde. Bitte schauen Sie sich das Bild noch einmal gründlich an. Es wäre wichtig für uns, ganz sicher zu wissen, dass Sie diesen Mann nicht kennen. Ich bin sicher. Er ist tot. Ach, ermordet? Merkwürdig, dass jeder, der erfährt, dass er tot ist, glaubt, man habe ihn umgebracht. Höre ich dahinter eine Unterstellung? Vergessen Sie nicht, wer ich bin. Und wer bin ich? Mein Mann ist Botschafter Frankreichs. Ich stamme aus einer der ältesten Familien Frankreichs. Und Sie... Ich bin ein kleiner, farbiger Offizier. Wie sagen Sie, ein Domestik? Ach, mein Gott, so habe ich es doch nicht gemeint. Oh, doch. Sie haben es nur nicht so gesagt. Das wäre alles, Madame. Ich darf Ihnen noch einen schönen Tag wünschen. Mein Mann wird wissen, an wen er sich zu wenden hat. Eine aufgeblasene Ziege. Arrogant bis dort hinaus. Und Sie? Sie meinen, Sie sind anders? Na, ich bitte Sie. Haben Sie mit diesem Mann geschlafen? Ich weiß nicht. Oder es gewollt. Man erzählt sich ja so allerlei über euch Schwarze. Es wäre sicherlich interessant zu erfahren, ob es stimmt. Ich verstehe. Und Sie? Sie hätten nicht Lust, mich darüber aufzuklären? Sie werden es kaum verstehen. Ich schwärme für Frauen, die meine Hautfarbe haben. Guten Tag. Arschloch. Es freut mich, Monsignore, dass Sie unserer Bitte nachkommen. Handelt es sich um eine Bitte? Ich möchte es gerne so verstanden wissen. Dann will ich es auch so verstanden haben. Haben Sie viele, wie sagt man, Schäfchen in unserem Land? Die Mission ist hier seit langem heimisch. Man hat uns von Seiten der Regierung bislang immer ungeschoren gelassen. Bisher, wie gesagt. Ich nehme an, auch unsere jetzige Regierung wird daran interessiert sein, die Beziehungen zum Vatikan ungetrübt sein zu lassen. Ich hoffe. Nun, Sie haben meine Frage nicht beantwortet. Sind Sie zufrieden mit der Zahl derjenigen, die Sie dem christlichen Glauben zuführen konnten? Dem katholischen Glauben? Ach, verzeihen Sie ja. Für uns ist das dasselbe. Nun, nicht alles, was sich ein Heide, vorstellt, entspricht der rechtgläubigen Terminologie. Aber das würde wohl zu weit führen, das jetzt zu diskutieren. Ja, wir sind zufrieden. Es ist eine erkleckliche Zahl, die die Taufe genommen hat, um das ewige Seelenheil zu erringen. Gehörte auch dieser Mann dazu? Lassen Sie sehen. Nun, ich kenne nicht alle meine Pfarrkinder persönlich, aber mir scheint... Ja, es wäre möglich. Woran ist er verschieden? Ich kann mich nicht daran erinnern, davon gesprochen zu haben, dass er nicht mehr lebt. Sie sprachen in der Vergangenheitsform. Sie haben gute Ohren. In der Soutane braucht man sie auch. Man muss lernen zu hören, was nicht einmal gesagt, nur gedacht wurde. Warum tun Sie so etwas? Was? Missionieren. Meine Landsleute bekehren, wie Sie das nennen. Wir haben ihnen den Glauben gebracht. Hatten Sie keinen? Primitive Naturreligionen, Götterglaube, Götzendienste. Und das kommt mir vor wie aus dem letzten Jahrhundert. Kolumbus hat schon so gesprochen. Der Heilige Vater spricht heute noch so. Das heißt, der Letzte hat es getan. Was alt ist, muss deshalb nicht schlecht sein. Unsere primitiven Naturreligionen, wie Sie sie zu nennen belieben, sind sicher älter als Ihr Christentum. Mag sein. Ich liebe dieses Land. Ich liebe seine Menschen. Deshalb möchte ich sie zu meinem Gott führen. Ist das nicht zu verstehen? Unter Männern von Verstand, Monsignor, ist es nicht eigenartig, dass Sie mit dem nicht zurande kamen, was Sie hier vorfanden? Dass Sie es verändern mussten, dass Sie Ihre Glaubensvorstellungen hierher mitgebracht haben, ohne Rücksicht auf Verluste? Ich muss schon bitten. Nochmal unter Männern von Verstand. Geht es Ihnen denn nicht nur um Macht? Das wäre ein weltlicher Gesichtspunkt. Nun ja, vordergründig mag es so aussehen. Was hat er Ihnen angeboten, dieser Mann? Hören Sie, ich bin nicht einmal so sicher, dass ich ihn kenne. Wer war er? Sagen wir, eine sehr wichtige Figur. Er ist tot, nicht wahr? Ja. Sind Sie darüber froh oder entsetzt? Sie sind der Erste, der mir diese Frage stellt. Ist das nicht interessant? Zeigt das nicht ein gutes Verhältnis von Ihnen und Ihrer Organisation zu Fragen wie Macht, Einfluss, Politik? Sonst hätten wir wohl kaum 2000 Jahre überstanden. Gut, also, was hat er Ihnen geboten? Nun, nichts. Was sollte er auch? Er hatte ja nichts, was für mich von Interesse war. Woher wissen Sie das, wenn Sie nicht einmal sicher sind, ihn zu kennen? Also, ich bitte Sie, Sie verwirren mich, stellen mir Fangfragen. So war es doch nicht gemeint. Haben Sie eigentlich schon einmal zur Kenntnis genommen, dass die Welt sich verändert hat, nicht mehr so aussieht wie vor 10 Jahren? Die Kirche hat ein festes Weltbild. Das erleichtert uns vieles. Wenn die Welt sich verändert, so verändert, dass wir es bemerken, werden wir uns darauf einzustellen wissen, schneller als unsere Politiker. Davon bin ich überzeugt. Die haben immer noch nicht gemerkt, dass die Welt sich verändert hat. Hat sie das wirklich? Wie meinen Sie das? Sie sprechen fließend Englisch. Und Französisch. Sie sind in Großbritannien erzogen worden. Sie sind ein Brite, nicht? Ja, das verstehen Sie falsch. Nur weil ich Ihre Sprache spreche, Ihre Literatur lese, muss ich nicht einer der Ihren sein. Passen Sie auf, dass Sie sich da nicht täuschen. Oder Sie. Wir sollten wieder auf unser eigentliches Thema zurückkommen. Sie kennen also jenen Mann, sagten Sie. Aber Sie wollten nichts von ihm und er nichts von Ihnen. So könnte es gewesen sein. Sie sind sich sehr sicher. In einer Zeit wie dieser sind wir die Einzigen, die sich irgendeiner Sache sicher sein können. Warum? Weil wir über unveränderliche Wahrheiten verfügen. Sie machen mir Angst. So soll es sein. Ich danke Ihnen. Das war alles? Ja, natürlich. Aber ich dachte... Hätten Sie denn mehr zu sagen? Nein, aber... Ich muss gestehen, ich bin ein wenig verblüfft. Ich hatte erwartet, dass Sie mir... Ich meine, dass Sie mehr... Was? Gehirnwäsche? Daumenschrauben? So in der Art. Das überlassen wir Ihrer Inquisition. Sie können gehen. Ich protestiere. Gegen was? Gegen diese Behandlung hier. Hat man Sie schlecht behandelt? Überhaupt, dass man uns hier festhält. Ein wenig Geduld, ein wenig Mithilfe und Sie können gehen, wann und wohin es Ihnen beliebt. Bitte. Sie haben Geld in die Schweiz gebracht? Woher wollen Sie das wissen? Oh, es ist leicht zu erraten. Politiker wie Sie bringen immer Geld in die Schweiz. Unsere verflossenen Herren haben dasselbe getan. Ich verstehe nicht, was Sie das angeht. Ich bin Kubaner. Richtig. Hat er Ihnen dabei geholfen? Nein. Wollen Sie sich das Bild nicht erst einmal ansehen? Ich weiß nicht, was Sie wollen. Sie führen sich immer noch auf, als gehörte Ihnen und Ihresgleichen die Welt. Sie gehört Ihnen und Ihresgleichen nicht mehr. Schon lange nicht mehr. Sie sollten Notiz davon nehmen. Es ist höchste Zeit. Sie sind eine aussterbende Art, hoffe ich wenigstens. Die Welt sieht inzwischen anders aus, Mr. Dinosaurier. Ich bin Kubaner, kein Amerikaner. Ach, wie lange lebt denn Ihre Familie schon in Kuba? Wie viele Generationen? Wo kommt sie denn her? Aus dem Bauernstand? Indios? Afrikaner? Werden Sie nicht spitzfindig. Wir haben begonnen, unser Schicksal selbst in die Hand zu nehmen. Ihr bringt jetzt euer Geld selber in die Schweiz, also, was? Also lieber meine Leute tun das, als wenn ihr es tut. Schöne Moral. Ein gespenstisches Wort aus Ihrem Mund. Also, woher kennen Sie diesen Mann? Warum sind Sie so sicher, dass ich ihn kenne? Kennen Sie ihn nicht? Was ist er? Ein Schwarzhändler? Geldtransporteur? Schmuggelt er eure Pornos ins Land? Batista hatte Pornos, wir haben keine. Da wäre ich mir nicht ganz so sicher. Sie können sich nicht vorstellen, dass es auch anders geht. Es geht auch nicht anders. Ihr bildet euch nur ein, es ginge anders. Eure Leute werden genau das Gleiche tun wie unsere. Bald. Wir haben euch schließlich ausgebildet. Ihr habt bei uns gelernt, unsere Methoden übernommen, unsere Vorstellungen. Glaubt doch nicht, dass eure Kaiser nicht genauso korrupt sind wie unsere Präsidenten. Eure Führer nicht genauso bestechlich wie unsere Minister. Eure Generäle nicht genauso dumm wie unsere Admirale. Sich unabhängig zu schimpfen, ändert doch nichts. Solange das Geschmeiß nicht verschwindet, ja, solange haben Sie recht. Und was wollt ihr mit dem Geschmeiß tun? Was man mit dem Geschmeiß tut. Wunderbar! Wie aus dem Bilderbuch. Sie sprechen wie Fiedels Leute in einem schlechten Film. Haben Sie das schon unserem Produzentenfreund vorgeführt? Sie sind ein noch größeres Geschmeiß, als ich dachte. Leute Ihres... Gehen Sie mir aus den Augen. Nur zu gerne. Und was sollte das alles? Das Bild. Wenn Sie es nicht wissen? Nein. Sir, sollten wir nicht... Nein, er hat sich überlebt und weiß es nur noch nicht. Sir, die Meldungen sind eher bedrohlich. Wenn es uns nicht gelingt, dann... Ich weiß. Wen haben wir noch? Den Mann aus dem Mähnerhaus. Ach ja, unser Mini-Sinatra soll herkommen. Sofort, Sir. Nehmen Sie Platz. Danke. Danke, dass Sie gekommen sind. Darf ich rauchen? Sicher. Danke. Haben Sie... Feuer. Geben Sie ihm welches? Ja, Sir. Danke. Nun, womit kann ich Ihnen dienen? Seit wann treten Sie Männerhaus auf? Seit 3 Monaten. Ja, 3 Monate sind es am nächsten Wochenende, genau. Wie kommen Sie dazu? Ja, ist mein Beruf. Ich singe, bin Entertainer, trete in Clubs auf. Las Vegas? Ja, war ich auch schon. Warum sind Sie nicht dort geblieben? Mal was anderes sehen, nicht? Und da kam dieses Angebot. Hat dieser Mann es Ihnen überbracht? Der? Ja, könnte sein. Also, ich kenne ihn irgendwoher, aber das ist schon so lange her. Ich meine... Ist es Ihnen zu heiß hier? Wieso? Sie schwitzen so arg. Naja, wir sind doch in den Tropen, oder? Unser Klima gilt als gemäßigt, vergleichbar etwa Süddeutschland oder Norditalien oder Cornwall, sagt man... Warum mussten Sie Las Vegas verlassen? Wie kommen Sie darauf, dass ich die Stadt verlassen musste? Wer geht freiwillig von dort weg und zieht in den Busch? Na, hören Sie mal. Waren es junge Mädchen oder junge Knaben? Also, sowas ist mir noch nie vorgekommen. Ich muss mich energisch verwahren gegen eine solche Verleumdung. Bitte, behalten Sie doch Platz. Also, waren es Mädchen oder waren es Knaben? Das ist unerhört. Das muss ich mir nicht gefallen lassen. Meine Informationen sind auf diesem Gebiet etwas lückenhaft. Wissen Sie, meine Vorgesetzten teilten mir nur mit, dass es sich um halbe Kinder gehandelt haben soll. So was ist mir noch nicht passiert. Nicht, dass es mich berührte, aber es interessiert mich. Und Sie glauben wirklich, dergleichen könnte ohne Presse durchgezogen worden sein? Ich könnte dem Gefängnis entkommen sein, obwohl ja. ich... Ja. Das ist wirklich ungeheuerlich. Das muss ich mir hier in Afrika sagen lassen, von einem... Ja? Ach, lassen wir das doch sein. Dieser Mann da, was hat er Ihnen geliefert? Ihren Kontrakt? Ihre Spielen oder sonst noch etwas? Pülferchen zum Beispiel, Tabletten, was zum Spritzen oder eine kleine Kombination? Das ist unglaublich. Ja, wollen Sie nicht damit raus? Sie lesen zu viel Filmmagazine. Na, das sicher nicht. Aber ich weiß gern Bescheid. Also, mein Freund, was hat er Ihnen besorgt, unser gemeinsamer Bekannter? Ich weiß es nicht. Sie wissen es nicht. Sehen Sie, haben Sie eine Vorstellung davon, was es heißt, jeden Abend, jede Stunde, jede Sekunde eine Spitzenleistung abliefern zu müssen? Einmal schlecht drauf und einmal nicht aufgepasst und es ist aus. Aus, aus und vorbei. Dann braucht man doch irgendetwas. Ja? Na, aber klar. Ohne geht es nicht. Die nehmen doch alle was. Die haben doch sogar ihre Studioärzte, die ihnen die Pülferchen mixen. Und ihr verdient ja auch ganz gut daran, nicht? Wir? Na ja, wo kriegen wir denn das Zeug her? Doch nicht aus Frankreich, ja? Ich weiß nicht, wo Sie es herkriegen. Stellen Sie sich doch nicht immer, als Sie sind. Seien Sie vorsichtig, mein Freund. Beleidigend werden. Dürfen wohl nur Sie was? Ja. Hier? Ja. Sie haben meine Frage nicht beantwortet. Was tut er für Sie? Ich weiß es nicht, ehrlich. Ich weiß es nicht. Ja, ich kenne ihn, aber ich weiß nicht, woher. Ich weiß nicht, wo ich ihn hintun soll. Sie müssen mir das glauben. Bitte. Ich glaube Ihnen. Guten Tag. Sie gestatten? Bitte. Danke. Also, was? Na, Sie werden doch auch was von mir wollen, oder? Es kommt Ihnen nicht komisch vor, von mir vernommen zu werden. Wieso? Naja. Habe immer gesagt, sind auch Menschen alles, die Bimbos. Sind gute Kerle drunter, weiß Gott, besser als anderswo. Indien, Neuseeland, die Philippinen, Rhodesien, habe alles mitgemacht, ja. Beklage mich nicht darüber. Alle Kolonien. Ja, aber deshalb keine Ängste, Sie verstehen? Gewissermaßen von Offizier zu Offizier. Schön für mich. Gehören Sie zu den Leuten, die die Kolonien, wie Sie ja sagen, lieben? Aber sicher, ja. Sie lieben den Urwald, die Wüste, die Steppe, die Savanne. Ja, und wie? Wer einmal einen Sonnenaufgang in der Wüste erlebt hat, kommt doch davon gar nicht mehr los. Die Beduinen, die in der Wüste leben, hassen die Wüste. Hab ich nie verstanden. Vergessen Sie nicht die pittoreske Armut in Kalkutta, in Alexandria. Oder hier. Machen Sie sich nicht über mich lustig. Tue ich das? Waren Sie mit Ihren Burschen immer zufrieden? Meistens schon. Einmal hatte ich einen Schotten, furchtbarer Kerl. Selbst die Iren sind besser. Aber die Inder, alle Achtung. Die Bürde des weißen Mannes. Habe ich nie empfunden. Und Kipling ist schon lange tot. Ach, Kipling, hoffnungsloser Romantiker, der die Welt nicht kannte, wie Monroe. Sie kennen Saki? Das wundert Sie, was? Kennen Sie den da auch? Merkwürdiger Geselle. Ja, das Gesicht kommt mir bekannt vor. Ich weiß aber nicht, wo ich ihn hinstecken soll. War nie Bursche bei Ihnen? Menschen werden älter. Aber selten vernünftiger. Gilt das auch für Sie? Natürlich, ich nehme mich da nicht aus. Er könnte also einmal in Ihren Diensten gestanden haben. Möglich. Hatte viele, die in meinen Diensten standen. Wann sind Sie aus der Armee ausgeschieden? Oder wurden Sie entlassen? Hatte er möglicherweise etwas damit zu tun? Leben Sie deshalb hier und nicht daheim in England? Ich lebe gerne hier. Das bezweifle ich nicht, nur leben Sie auch freiwillig hier. Ist die Liebe zu uns eine Liebe zu etwas, zu jemandem, der einem als einziger übrig geblieben ist? Sie sind sehr verletzend. Ich weiß. Vielen Dank, das war's. Das war... Alles, ja. Das war alles. Sie dürfen das Ihren Bekannten ausrichten. Ich habe keine weiteren Fragen mehr. Und wir... Sie dürfen gehen, wohin Sie wollen. Sie sind weg. Oh, und wir? Ja, was sollte das Ganze? Und hier müssen wir jetzt ewig hier bleiben? Wir können gehen, wann wir wollen, wohin wir wollen. Das ist unerhört. Man hat uns für nichts und wieder nichts schikaniert. Ja, so scheint es. Das muss der Botschafter erfahren. Hauptsache, wir sind davon gekommen. Ja. Sind wir das? Na, das will ich wohl meinen. Das Foto hat er liegen lassen. Was denn für ein Foto? Hat er es Ihnen auch gezeigt? Mir? Nein. Ich kenne das nicht. Nie gesehen. Eigenartiger Kopf. Ein Schwarzer. Wo soll das? Vielleicht ein Verwandter? Dass die Kraft des Gebetes noch hilft. Wer hätte das gedacht? Wer hätte damit gerechnet? Sie wollen mir doch nicht auf meine alten Tage einreden, dass Sie sich zu einem stillen Gebet in ein Ecklein zurückgezogen haben. Sie haben höchstens mit Ihrem Bischof telefoniert. Sie sind ein Spötter. Und was weniger schlimm ist, ein Zyniker. Sie werden es nicht glauben, ich habe in der Tat meine Hände gefaltet. Und nun, was sehen wir? Man lässt uns laufen. Man hinterlässt nur ein Bild. Ein Foto, das irgendeinen hergelaufenen Kerl zeigt. Oder einen Bonzen. Jedenfalls niemanden, der uns was angeht. Darauf könnte ich einen Whisky brauchen. Schenkst du mir einen ein, Putzi? Ja, gerne. Schließt sich sonst noch jemand an? Aber gute Idee, ich würde einen brauchen. Hauptsache, ich hätte doch einen Cognac. Da, nehmen Sie das Bild. Als kleine Erinnerung. Ja. Als Erinnerung. Tee, Sir? Ja. Mit Milch. Tee mit Milch. Das war Tee am Kilimanjaro, ein Kriminalstück ohne Kriminalfall von Alfred Marquardt. Es sprachen der schwarze Offizier Christian Brückner, der britische Colonel Heinz Schimmelpfennig, der Produzent Rolf Schult, die amerikanische Diva Doris Wolters, der Schriftsteller Heinz Meyer, der kubanische Exilpolitiker Lothar Blumhagen, die Frau des französischen Botschafters Leslie Malton, der Monsignore Klaus Barner, der Nachtclubsänger Manfred Georg Herrmann, der Diener Andreas Herder und der Soldat Bert Wesselmann. Ton Jochen Genzthaler, Schnitt Gabi Kemper, Regieassistenz Birgit Kehrer, Regie Patrick Blank.